Deutschlandfunk. Freistil. Mein schlimmster Albtraum ist kein singuläres Ereignis, sondern kommt eigentlich immer mal wieder. Meine Stimme war irgendwie ziemlich erstickt. Und da habe ich auch ganz massiv nach Luft geschnappt und bin natürlich keuchend aufgewacht. Ich glaube auch, dass ich als Kind weinend aufgewacht bin und so. Aber da waren meine Augen noch offen. Manchmal sieht man ja auch im Dunkeln sowas, so eine Figuren von Hexen oder so. Auch haben solche Leute im Traum die Einbildung, dass ihnen was auf der Brust liege. Ja, viele wollen närrischerweise behaupten, sie haben ein Männlein oder dergleichen was über das Bett hinaufkriechen und dass es sich ihnen auf die Brust geleget, verspüret. Solches aber widerfahret sowohl Alten als Jungen. Der Alp steckt seine Zunge den Leuten ins Maul. Auf den Spuren des Albtraums. Von Matthias Keter und Theresa Schomburg. Das Ergebnis dieser Sache ist, dass ich regelmäßig träume, Züge nicht zu kriegen, dass ich Fahrpläne nicht verstehe. Züge und Zugverbindungen suchen mich immer wieder heim. Und das klingt harmlos, aber ist für mich eigentlich eine Sache, die so harmlos nicht ist, weil sie immer noch vorhanden ist. Ja, es gab eine Zeit, wo ich immer wieder geträumt habe, dass ich auf Reisen bin. Also ganz oft waren das Züge, in denen ich gesessen habe oder in die ich eingestiegen bin oder in denen ich plötzlich mich befunden habe und nicht wusste, wo ich eigentlich hinfahre. Also diese Träume kehrten regelmäßig wieder. Und ich habe auch festgestellt, dass das so über ziemlich lange Zeit mich gequält hat. Eisenbahn, so ein Tunnel. Und ich weiß, es naht ein Zug und ich stehe auf dem Gleis. Dass diese Träume mich über ziemlich lange Zeit ziemlich gequält haben. Und irgendwie fuhr ich im Zug oder wie auch immer und fiel oder fuhr und fiel. Und dann kam so ein Zug, da habe ich meine überfahren, dann bin ich schnell raus. Dass dieses Ding auf mich rollt und mich versucht zu ersticken. Banal gesprochen ist es natürlich der Tod, gerade wenn man auf dem Gleis steht. Interessanterweise das Gefühl von Todesangst. Einer meiner furchtbarsten Albträume. Vor mir lag ein Brett und ein scharfes Messer. Ganz ruhig. Sie haben schlecht geträumt. Wo bin ich? Im Zug. Nach Erfurt. Im Zug? Ach ja, richtig. Wie spät ist es? Gleich Mitternacht. Wo sind Sie denn zugestiegen? Ist schon eine ganze Weile her. Sie haben fest geschlafen. Und geträumt, wie Sie sagen. Oh, was für ein Traum. Was haben Sie denn geträumt? Das knüpft an einen Traum, den ich mal gesammelt habe. Eine Frau hat ihn mir erzählt. Sie war in dieser Küche und vor mir lag ein scharfes Messer. Und das Normalste in diesem Traum erschien mir in dem Moment, das Messer an meinen Fingerkuppen anzusetzen und da die Fingerkuppen abzuschneiden. Also anstatt meine Fingernägel einfach nur zu schneiden, war es irgendwie klar, nee, jetzt muss ich die Fingerkuppen abschneiden. Und ich habe das dann wirklich ganz sorgfältig gemacht, so eigentlich ja, wie man Brot schneidet oder wie man sich die Fingernägel schneidet. Mir war auch klar, ich muss alle 10 Finger, da müssen die Fingerkuppen ab. Und dann war ich klar, das Werk ist vollendet. Und erst in dem Moment habe ich realisiert, was ich gerade getan habe. Ich hatte auch zum Beispiel überhaupt keine Schmerzen empfunden. Es hat auch nicht stark geblutet. Und das war so ein schreckliches Gefühl, als mir klar wurde, ich habe mir gerade selbst meine Finger abgeschnitten sozusagen. Und in diesem irren Gedanken offenbar, dass sie nachwachsen. Wissen Sie, manchmal verfolgen mich die Albträume der anderen noch jahrelang und werden zu meinen eigenen. Ach, Sie sammeln Albträume? Interessantes Hobby. Das ist mein Beruf. Ich bin Anthropologin. Ich sammle Träume und werte sie aus. Oh, dann sind wir ja fast Kollegen. Sie fahren zum Albtraumkongress nach Erfurt? Sie auch? Ja, ich bin Psychoanalytiker. Albträume haben mich immer fasziniert. Das heißt, Sie sammeln auch Albträume? Ja, sammeln ist nicht der richtige Ausdruck. Ich schreibe viel auf in den Sitzungen, auch die Träume. Das gehört ja zum Beruf. Das heißt, manche müsste ich gar nicht notieren. Die vergisst man nicht mehr. Die Frau war in einer Art Keller oder so ein Raum ohne Fenster. Das war eine Art Keller oder so ein Raum ohne Fenster. Und es waren irgendwie so Gestalten, die halb Wölfe oder Hunde und halb Menschen waren auch. Und es wurde die ganze Zeit rumgeschossen. Und auf jeden Fall, teilweise wurde ich irgendwie auch beschossen und hatte Angst. Und teilweise habe ich auch geschossen. Also es war irgendwie ein ganz kleiner Raum, unterirdisch, mit so Gestalten, die nur halb Menschen waren eben und halb nicht. Und andauernd Blut. Und irgendwie habe ich das so in Erinnerung, dass man so mit Maschinengewehren und ziemlich weit geschossen hat. Und ständig hatte ich eben schon diese Zähne und ja, auch so diese Köpfe. Ich glaube, es waren mehr Wölfe als Hunde eigentlich. Und halt so blutbeschmiert und irgendwie, ja. Und, aber auch da war ich halt eigentlich eher so der Täter. Interessant, dass Sie gerade diesen Traum erwähnen, weil... Weil Sie meinen, dass wir Analytiker an die Bedeutung des ersten Einfalls glauben? Naja, Sie müssen wissen, die Analysandin hat in einem Kriegsgebiet gelebt. Aber sie hat sich selbst als Täterin dargestellt. Eine frappierende Umkehrung der Tatsachen. Die sonderbarerweise viel öfter vorkommt, als man denkt. Kriegsträume habe ich viele gehört. Auch von Leuten, die nie einen Krieg erlebt haben. Vielleicht ist das eine Art Archetypus? Also ich habe geträumt, als ich 10 oder 12 Jahre alt war, dass ich in einem Bunker bin, in voller Montur, mit Kriegsklamotten an und so. Obwohl ich eigentlich gar nicht wusste, was Krieg eigentlich richtig ist. Ich habe keinen Kriegsfilm gesehen oder so. Und ja, wir waren halt in diesem Bunker. Da war irgendwie noch ein anderer Typ dabei. Und auf einmal geht die Tür auf. Und wir hatten richtig Angst und hatten auch Waffen in der Hand. Und ich habe dann auf einmal abgedrückt. Und ja, dann habe ich da auch jemanden getroffen. Und der ist dann zu Boden zusammengesackt. Und dann sind wir hingegangen und dann habe ich gesehen, dass es eine Frau war, die ich da sozusagen erschossen habe. Ja, und dann habe ich angefangen zu weinen im Traum. Und dann bin ich weinend aufgewacht und dann habe ich erstmal überlegt, was ist denn jetzt kaputt? Stimmt. Der Traum klingt ähnlich wie der meiner Analysandin. Was könnte das bedeuten? Hat der Träumer eine Erklärung angeboten? Ja, er hat es zumindest versucht. Man denkt dann drüber nach, wie man in sowas träumen kann und so. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich unbewusst irgendwie was in den Nachrichten mitgekriegt, in der Tagesschau oder so, mit Krieg und so. Ist ja jeden Tag überall was los. Aber ich wusste nicht, wo das herkommt oder warum ich sowas träume. Da war ich ziemlich auch perplex. Fernsehen wäre eine Möglichkeit. Die Quelle ist gar nicht schlecht angegeben. Rezenter Tageseindruck, sagen wir dazu in der Analytikersprache. Sehr wichtig fürs Träumen. Aber die Ähnlichkeit zwischen der echten Kriegstraumatisierten und dem, der den Krieg nie erlebt hat, ist verblüffend. Das heißt ja, dass die Heftigkeit von Albträumen unabhängig ist von dem, was wir selbst erlebt haben. Natürlich. Denken Sie daran, dass überhaupt viele Albtraumelemente nie Realität waren. Monster etwa. Oder die Wölfe. Ich glaube, meine Analysandin hat in Wirklichkeit keine Wölfe gesehen. Unheimliche Tiere wie Wölfe, die kommen ziemlich oft vor. Gibt's ja nicht auch einen berühmten Freud-Fall? Sie meinen den Wolfsmann-Traum? Ja, das ist vielleicht der berühmteste Albtraum des 20. Jahrhunderts. Ich habe geträumt, dass es Nacht ist und ich in meinem Bett liege. Mein Bett stand mit dem Fußende gegen das Fenster. Vor dem Fenster befand sich eine Reihe alter Nussbäume. Ich weiß, es war Winter, als ich träumte, und Nachtzeit. Plötzlich geht das Fenster von selbst auf. Und ich sehe mit großem Schrecken, dass auf dem großen Nussbaum vor dem Fenster ein paar weiße Wölfe sitzen. Es waren 6 oder 7 Stück. Die Wölfe waren ganz weiß und sahen eher aus wie Füchse oder Schäferhunde, denn sie hatten große Schwänze wie Füchse und ihre Ohren waren aufgestellt, wie bei den Hunden, wenn sie auf etwas aufpassen. Unter großer Angst, offenbar von den Wölfen aufgefressen zu werden, schrie ich auf und erwachte. Es ist viel gestritten worden über Freuds Deutung. Soll ich Ihnen erzählen, was der da rausgeholt hat? Er hat, nach Freud, seine Eltern beim Sex beobachtet. Und die Wölfe könnten eine Anspielung auf die Unterwäsche. Also eigentlich will ich das gar nicht so genau wissen. Nicht? Ich finde diese analytische Ebene gar nicht so aufregend. Ist Ihnen aufgefallen, dass Albträume noch eine andere Ebene haben? Eine poetische? Es steckt wirkliche Poesie in ihnen. Diese weißen Wölfe auf dem Baum, das ist doch auch sehr ästhetisch. Also ich weiß nicht. Ja, doch, doch, da ist eine ähnliche poetische Kraft wie im Märchen. Oder wie in großen Geschichten der Weltliteratur. Manchmal verschwimmen die Grenzen sogar. Denken Sie an die vielen Träume vom Fallen. Und was ich also sehr erinnere, ist eine Art Fahrt durch den Tunnel, wobei der Tunnel senkrecht abwärts ging und irgendwie fuhr ich im Zug oder wie auch immer und fiel oder fuhr und fiel in einem Tunnel, der nicht endet und der aber senkrecht abwärts ging. Ja, das ist Alice. Alice im Wunderland. Ehe Alice noch den Gedanken fassen konnte, sich schnell festzuhalten, fühlte sie schon, dass sie fiel, wie es schien, in einen tiefen, tiefen Brunnen. Entweder musste der Brunnen sehr tief sein, oder sie fiel sehr langsam, denn sie hatte Zeit genug, sich beim Fallen umzusehen und sich zu wundern, was nun wohl geschehen würde. Zuerst versuchte sie hinunterzusehen, um zu wissen, wohin sie käme, aber es war zu dunkel, etwas zu erkennen. Bei mir ist es wirklich, dass man fällt immer weiter. Es gibt da kein Ende und das Fallen selber ist das Problem. Es ist nicht die Angst, dass man irgendwo aufschlägt, sondern es ist die Angst, dass man durch Zeit, Geschichte, durch alles fällt. Also durch sämtliche Siebe, also durch sämtliche Konstanten. Hinunter, hinunter, hinunter. Wollte denn der Fall nie endigen? Wie viele Meilen ich wohl jetzt gefallen bin, sagte sie laut. Ich muss ungefähr am Mittelpunkt der Erde sein. Ob ich wohl ganz durch die Erde fallen werde? Wie komisch das sein wird, bei den Leuten herauszukommen, die auf dem Kopfe gehen. Die Träumer kommen oft selbst auf den Zusammenhang mit Alice, aber ich glaube nicht, dass sie es von dort her haben. Lewis Carroll wird vielmehr aus derselben dunklen Quelle geschöpft haben. Dafür spricht, dass Alice im Wunderland ja auch eine Traumerzählung ist, die oft albtraumhafte Züge hat. Ja, da gebe ich Ihnen recht. Viele Ängste kommen wohl aus tiefen archaischen Quellen. Und irgendjemand macht dann Literatur daraus. Nehmen Sie diesen Traum. Ja, in absurden Dingen fliehe ich zum Beispiel mit dem Pferd irgendwo gen Himmel und komme nicht wieder zurück. Versuche immer verzweifelt zurückzukommen, aber es geht nicht. Das ist genau wie in einem französischen Stück aus dem 19. Jahrhundert von Scribe, Le Cheval de Bronze, das Bronzepferd. Da passiert den Akteuren genau das. Mhm. Unwahrscheinlich, dass der Träumer dieses Stück kannte. Ja. Und nicht nur Ängste werden im Traum visualisiert, auch ihr Auslöser. Das kennt man aus Märchen und aus Horrorfilmen. Im Volksglauben ist ein Wesen für böse Träume verantwortlich. Daher ja auch der Name Albtraum. Da sind Sie die Expertin. Was ist das für ein Wesen, dieser Alp? Eine Art Dämon, den man fast überall kennt. Er hat verschiedene Namen. Alp, Trut, Drücker, Inkubus oder auch Nachtmar. Daher kommt auch die englische Bezeichnung für den Albtraum, Nightmare. Und was macht dieser Nachtmar? Er kommt nachts und kniet auf ihrer Brust. Aber es gibt so ein paar Dinge, die halt sehr unangenehm sind. Die haben dann allerdings keine konkreten Sachen, sondern es ist mehr so ein, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, sondern ein Gemisch aus Farben, Eindrücken und dem Gefühl, erdrückt zu werden von was auch immer. Ja, da fällt mir ein, meine Großmutter glaubte an sowas. Sie stellte ihre Pantoffeln immer so hin, dass sie vom Bett wegzeigten und nicht zum Bett. Sie meinte, dann könne der Traumdämon nichts ausrichten. Es gibt da so einige schöne Vorsichtsmaßnahmen. Die ganze alte Ratgeberliteratur des 16. und 17. Jahrhunderts ist voll davon. Sie sagen ferner, der Alp steckte seine Zunge den Leuten ins Maul, wenn er sich über diejenigen ausbreitete und sie also einnehme. Daher es dann auch komme, dass die Leute sprachlos würden und sich ihres Schreins nicht bedienen könnten. Solchem Unheil vorzukommen, müsse man sich ins Bett verkehrt legen und die Füße hinlegen, wo der Kopf gelegen. Und zum anderen nicht auf dem Rücken, sondern auf dem Bauche liegen, damit der heranschleichende Alp, wenn solcher den Kopf suchete, die Post Predicamenta finde und allda seine Zunge hineinschiebe. Alsdenn fände er sich beschimpft und käme nicht wieder. Bah. Und dieses Wesen? Ist es nur der Auslöser? Oder kennen Sie Beispiele, wo der Träumende den Albdämon auch wirklich sieht? Durchaus. Das war im Mittelalter so und das ist bis heute so. Immer wieder werden Wesen beschrieben, die versuchen, den Träumer zu ersticken. Da muss ich 5, 6 gewesen sein, der funktioniert halt so, dass ich im Bett lag, mich nicht bewegen konnte und sich plötzlich im Fenster anfing, irgendwas zu materialisieren. Also ein komischer Ball tauchte da auf, so äderig, wie so eine Fleischmasse, so von Adern umgeben und pulsierte und wuchs dann und wurde immer größer. Und ich hatte so furchtbare Angst, dass ich mich unter der Bettdecke versteckt habe davor und hatte dann das Gefühl, dass dieses Ding auf mich rollt und mich versucht zu ersticken und ich nicht unter dieser Bettdecke hervorkomme. Ja, das klingt wie im Horrorfilm. Und das, obwohl der Träumer ja noch keinen gesehen hatte. Der Horror ist vielleicht nur eine gebändigte Form solcher unbewussten Fantasien. Mir fällt zu dem Traum eine Horrorgeschichte von Mayrink ein. In diesem Moment flackerte ein Licht irgendwo auf und erhellte eine Sekunde lang die Wand vor mir. Was ich je an Furcht und Grauen empfunden, war nichts gegen diesen Augenblick. Jede Fiber meines Körpers brüllte auf in unbeschreiblichem Entsetzen. Mit einem Rankennetz blutroter Adern, aus dem wie Beeren hunderte von glotzenden Augen hervorquollen, war die Mauer bis zur Decke überzogen. Vorsichtig, die Flamme nicht zu verlöschen, leuchtete ich die Mauern entlang. Überall dieselben Holzspaliere. Und, wie ich jetzt deutlich sah, durchrankt von offenbar zusammengestückelten Adern, in denen Blut pulsierte, grausig glitzerten dazwischen zahllose Augäpfel, die in Abwechslung mit scheußlichen, bombeartigen Knollen hervorsprossen und mir langsam mit den Blicken folgten, wie ich vorbeiging. Augen aller Größe und Farben. Von der klarschimmernden Iris bis zum hellblauen Totenpferdeauge, das unbeweglich aufwärts steht. Manche, runzelig und schwarz geworden, glichen verdorbenen Tollkirschen. Die Hauptstämme der Adern rankten sich aus blutgefüllten Fiolen empor, aus ihnen Kraft eines rätselhaften Prozesses ihren Saft ziehen. Das ist toll. Die Pflanzen des Dr. Cinderella. Wir haben das im Studium analysiert. Das ist sehr albtraumhaft, mit starken Verfremdungen. Aber ich finde es eigentlich noch gruseliger, wenn das Geträumte fast so wirkt wie das Reale, aber in kleinen Differenzen davon abweicht. Es kann sehr quälend sein. Aber ist es dann noch ein Albtraum? Ich meine, gehören zum echten Albtraum nicht solche furiosen Fantasien wie die von Mayrink? Das kommt immer auf die Intensität des Geträumten an. Das hört man immer wieder von den Träumenden. Ich habe auch festgestellt, dass manchmal Träume, von denen man gar nicht denkt, dass die so schrecklich sind, dann plötzlich sich wie Albträume anfühlen. Und umgekehrt gibt es auch Träume, wo man denkt, das ist ganz schrecklich, und dann empfindet man die aber gar nicht so als schrecklich. Woran mag das liegen? Freud sagte mal, wenn ich von Räubern träume, die mich überfallen, mögen die Räuber eingebildet sein. Aber die Angst ist real. Also, was immer wir für scheinbar harmlose oder gefährliche Dinge träumen, entscheidend ist dabei doch wohl, wie angstbesetzt die Bilder sind. Da hatte ich einen Traum, dass ich in meiner aktuellen Wohnung bin und auf einmal realisiere, dass da noch viel mehr Zimmer sind. Und ich bin total geschockt, weil ich weiß, ich habe die Zimmer selbst eingerichtet und gehe da durch, als hätte ich so einen geheimen Eingang gefunden. Und ich erkenne, dass ich die Möbel selber ausgesucht habe. Weiß zwar in dem Moment nicht genau, unter welchen ästhetischen Gesichtspunkten, weil da teilweise auch so Tafeln mit 12 Stühlen rumstanden und ich wusste, ich habe das so eingerichtet, damit es gebraucht wird, aber es war nicht gebraucht. Also ein Detail stimmt nicht und plötzlich ist alles gespenstisch verzerrt. Eine der beängstigendsten Eigenschaften des Albtraums. Und dieses Krankenhaus sah eigentlich auch gar nicht aus wie ein Krankenhaus, sondern das hat mich irgendwie so ein bisschen erinnert an dieses ehemalige Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen. Also sah irgendwie aus wie so eine Mischung aus Gefängnis und Schulgebäude. Und dann war ich da drin und dann lief das so, dass ich eigentlich immer dachte, ich kann am nächsten Tag raus. Also am Anfang wurde mir gesagt, ich werde ganz schnell wieder entlassen. Und dann kam aber dieser Tag und dann hieß es plötzlich wieder, ja, nein, jetzt doch nicht. Jetzt kann ich doch noch nicht nach Hause gehen. Jetzt muss ich doch noch einen Tag länger bleiben. Und am nächsten Tag wieder das Gleiche. Geht es Ihnen auch so? Bei scheinbar harmlosen Träumen, die als Albträume erzählt werden, stellt sich trotzdem ein gewisser unheimlicher Schauer ein. Auch hier. Irgendwie schaffen es viele Erzähler, das Beängstigende beim Erzählen mitzutransportieren. Warum das so ist, ist schwer aufzulösen. Auch mit analytischen Mitteln. Kafka konnte das steuern. Er erzählt eine albtraumhafte Situation in einem eher beiläufigen Stil, so als sei sie alltäglich. Und doch beschleicht einen ein merkwürdiges Unbehagen dabei. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereit kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine flimmerten ihm hilflos vor den Augen. Ja, klingt halt kafkaesk. Ja, aber was ist das? Kafkaesk. Mir fällt das Wort auch oft ein, wenn Analysanten mir ihre Albträume erzählen. Es kommt immer wieder vor, dass, ganz unabhängig von der Deutungsarbeit, sehr schlichte Träume mich tagelang weiter verfolgen. Oft bestehen sie nur aus einem Bild, gewissermaßen einer Kameraeinstellung. Ich stehe auf diesem Berg und schaue runter und weiß nicht, was im Tal ist und hatte aber einfach nur durch diese Situation da oben alleine und unwissend auf einem Berg interessanterweise das Gefühl von Todesangst, ohne zu wissen großartig, was es ist, ohne sie irgendwie vorher schon mal gehabt zu haben. Ich habe bis heute keinen Berg gefunden, weder in Filmen oder auch in Urlaubserinnerungen oder Fotos, die auch nur irgendwie an diesen Berg erinnern. Bunt und mit so einer Gerölloberfläche, also nicht so eine schöne Bergwiese, wie man sie so aus der Milka-Reklame kennen würde, sondern so eine fiese, vielleicht vulkanische Gerölloberfläche, die so grau, staubig irgendwie ins Tal führt. Das ist alles? Das ist alles. Sie haben recht. Ein merkwürdiger... Der Zug fährt nicht mehr. Wir halten, wieso? Wo sind wir? Keine Ahnung. Da ist nur Wald. Wie spät ist es? Fast Mitternacht. Aber das haben Sie doch vorhin schon gesagt. Wir fahren schon eine ganze Weile. Tatsächlich. Meine Uhr muss stehen geblieben sein. Na, es wird wohl 12:30 oder so sein. Geht bestimmt gleich weiter. Versuchen Sie ein bisschen zu schlafen. Ja, Sie haben recht. Wir haben noch viel vor morgen. Diese Landschaft, keine Ahnung, wie man das als Landschaft bezeichnen kann, umschließt wirklich alles und lässt im Grunde gar keine anderen Eindrücke mehr ran, sondern nur dieses Grau. Und gleichzeitig dann neben dem, es gibt keine anderen Geräusche, kommt aber noch so ein Rauschen. So ein wiederkehrendes, monotones Rauschen, das aber kein Meeresrauschen ist, was ja im Regelfall mit angenehmen Assoziationen verbunden ist, sondern es ist tatsächlich so ein konstantes Rauschen, das einem betäubt. Ich habe früher oft geträumt, dass ich nicht mehr laufen kann und dass irgendwas mich verfolgt und dass ich wie festfriere auf einer Stelle. Und ich merke, dass zum Beispiel irgendein Fuchs oder so mich verfolgt. Interessanterweise hatte ich dieses Weglaufen, ganz häufig diese Weglaufsituation im Wald. Die hat sich immer wieder im Wald abgespielt. Dieses auf der Stelle rennen, also verfolgt werden und nicht von der Stelle kommen. Und man weiß nur, die Verfolger kommen immer näher und näher und man selbst kann sich noch so sehr anstrengen, beziehungsweise ich hatte auch das Gefühl, je mehr ich mich anstrenge, desto klarer ist es, dass ich nicht vom Fleck kommen werde. Stimmt, mit Rennen hatte ich das manchmal, dass ich so durch die Gegend renne. Irgendwie so halb gejagt. Lassen Sie sich nicht stören. Der Zug hat sich wieder in Bewegung gesetzt. Ah. Ich kann ohnehin nicht richtig schlafen. Das Albtraumthema verfolgt mich. Lassen Sie uns noch ein bisschen reden. Ich habe das Thema bisher vermieden, weil es vielleicht doch weiterführt als eine Zugreise bis Erfurt. Aber Sie sind Psychoanalytiker. Warum haben wir Albträume? Was für eine Frage. Wir fürchten uns. Tagsüber verdrängen wir die Furcht und nachts kommt sie zurück. Aber Ihr Analytiker müsste doch damit eure Schwierigkeiten haben. Hat Freud nicht gesagt, dass alle Träume Wunscherfüllung sind? Das stimmt. Wie kann ein Traum wie dieser eine Wunscherfüllung sein? Da wache ich auf und glaube also, wach zu sein und habe das Gefühl, dass in dem Raum irgendwelche Wesen sind. Und ich kann dann, wenn die Augen sich dann anfangen, so an das Dämmerlicht zu gewöhnen, erkennen, dass das so tellergroße, quallenähnliche Dinger sind, die überall an den Wänden kleben und die so pulsieren. Also ganz merkwürdig, galertartig, wie Quallen auch aussehen. Aber sie kleben halt überall in der Wohnung. Und ich kriege dann so einen Angstschub und will das Licht anmachen. Und merke dann, dass das Licht von dieser Nachttischlampe, das blagt nur so. Und mir ist plötzlich klar, dass diese Quallen diese Energie ziehen. Das heißt, die ziehen diese Energien aus dem Raum, es ist auch sehr kalt. Und die machen es, dass ich nicht mal in der Lage bin, das Licht anzumachen, weil sie diese Energie aus dieser Lampe saugen. Naja, Albträume als Wunschträume, das hat Freud natürlich auch beschäftigt. Er glaubt, dass Albträume gewissermaßen eine entstellte Form von Wunschträumen sein könnten. Tendenzen, die wir nicht zulassen wollen, die aber an die Oberfläche drängen und wofür wir uns selbst bestrafen. Und glauben Sie das auch? Naja, vielleicht ist die Erklärung viel einfacher. Wir lieben die Angst. Und weil wir sie am Tage verdrängen, tut es uns gut, nachts ungehemmt Angst haben zu können. Wir lieben die Angst, das ist doch Unsinn. Erzählen Sie das mal einem Horrorfilmproduzenten. Ich weiß nicht. Ich glaube eher, Albträume sind Reste uralter Menschheitsängste, die wir geerbt haben. Ich hatte eine Phase, da habe ich alles verschlungen, was es zu Albträumen gab. Und wissen Sie, was mich am meisten beeindruckt hat? Ein uralter Lexikonartikel aus dem Brockhaus von 1836. Der Stoff zu den Träumen liegt teils in der Seele selbst, teils wird er ihr auf verschiedenen Wegen zugeführt. Sie sind kein leeres Spiel der Einbildung. Immer liegt ihnen irgendeine Bedeutung zum Grunde, die sie in der Bildersprache der Seele, bald allegorisch und symbolisch, bald ironisch, indem sie die irdischen Angelegenheiten nach dem höheren Interesse der Seele beurteilt, darstellen. Dagegen ist aus psychologischer Sicht nichts einzuwenden. Die alte Idee, dass viele Symbole schon in uns schlummern, wenn wir geboren werden, das ist unheimlich, aber plausibel. Freud ist aufgefallen, dass sich viele Unlustträume verschiedener Träumer ermüdend gleichen. Und auch 100 Jahre später hat sich daran nichts geändert. Der Traum, dass man nackt oder schlecht bekleidet in Gegenwart Fremder sei, dass man nicht von der Stelle kann und sich unvermögend fühlt, die peinliche Situation zu verändern. In einer Situation, wo man bestimmte Dinge nicht machen würde, also zum Beispiel nackt da im Büro rumsitzen, während alle Leute ständig rein und rauskommen, da ist einfach so der Verlust an Kontrolle da. Man kann sich nicht kontrollieren, man kann die Situation nicht kontrollieren. Dann entwickelt sich das Ganze zu einem Albtraum. Es gibt zum einen, wie gesagt, Leute, die überhaupt nicht reagieren. Zum anderen gibt es dann Leute, die also ziemlich deutlich werden, so nach dem Motto, das ist ja jetzt nichts an, das ist jetzt ein bisschen unpassend. Andere Leute fangen dann auch an zu lachen. Also das ist dann dieses ausgelacht werden. Das kennt man vielleicht eher so von der Situation als Kind, wenn man irgendwo von der Gruppe ausgelacht wird. Und dann diese klassischen Versagensträume. Die häufigste Sorte Albträume, die ich gesammelt habe. Die Leute träumen, dass sie versagen. Im Beruf, in der Liebe, im Alltag. Ein Moderator zum Beispiel hat mir mal erzählt, er träumt ganz oft, dass bei der Arbeit irgendwas nicht funktioniert. An dem ich aber meistens unschuldig bin. Es ist meistens die Technik, die sich verändert, wo sich plötzlich Regler in Holz verwandeln, nicht mehr schieben lassen oder wo auch sämtliche Kollegen verschwunden sind, mit denen man eigentlich zusammenarbeiten müsste. Also man fühlt sich verlassen, hilflos und spürt trotzdem einen Druck, dass irgendwas etwas fertig und geleistet werden muss. Und das in verschiedensten Variationen und Bildern. Es ist schon sehr häufig, dass die Geräte fehlen, dass das alles weg ist, dass nur primitive Baracken oder kahles Mauerwerk da nur steht und man die gewohnte Atmosphäre und Hilfsmittel, Telefon, nirgendwo zu finden. Man muss aber dringend telefonieren und so. Ja, diese Träume gibt's wirklich zuhauf, sind ja auch leicht zu deuten. Sogar der perfekte Goethe hatte so einen Versagenstraum als junger Mann. Ich habe ihn in seinem Briefwechsel gefunden. Er träumt, dass seine Geliebte bedroht wird und er ihr nicht helfen kann. Neulich hatte ich viel Angst in einem Traum über sie. Die Gefahr war so dringend, meine Anschläge all keine Aussicht. Wir waren bewacht und ich hoffte alles, wenn ich den Fürsten sprechen könnte. Ich stand am Fenster und überlegte, hinunterzuspringen. Es war 2 Stock hoch. Ein Bein brichst du, dachte ich, da kannst du dich wieder gefangen geben. Ja, dachte ich, wenn nur ein guter Freund vorbeiging, so spreng ich hinunter. Und bräch ich ein Bein, so müsst mich der auf den Schultern zum Fürsten tragen. Ja, ein schöner Traum. Der lohnt mal eine Analyse. Der Fürst könnte der Vater sein und das gebrochene Bein ist vermutlich die Angst, sexuell zu versagen. Und verschonen Sie mich. Sagen Sie, sollten wir nicht längst da sein? Wir fahren immer noch. Die üblichen Verspätungen, Sie kennen doch die Bahn. Diese Versagensalbträume. Träumen Sie die auch? Das wird jetzt sehr persönlich, aber ja, ich träume sowas auch. Vielleicht geht es dabei aber gar nicht immer ums eigene Versagen. Sondern es kann das eigene Versagen natürlich da als Hintergrund sein, von dem man sich fürchtet, aber auch das Versagen der Umwelt, eben das Versagen der Technik. Wir haben eben auch Angst vor dem Versagen der Technik, vor dem Versagen auch der Kooperation, der Zusammenarbeit, der Vernetzung. Und diese Ängste, glaube ich, toben sich dann in solchen Träumen aus. Ihr Träumer hat vielleicht teilweise recht, aber ich denke doch... Nein, wir stehen schon wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist... Da ist auch eine Bahnhofsuhr kurz vor... Was auch immer. Der Stundenzeiger fehlt. Apfel? Nein, danke. Kein Hunger. Essen Sie nur. Diese, sagen wir mal, Standard-Albträume, meinen Sie, die stecken wirklich schon von Anfang an in uns, ja? Unmöglich. Das heißt, als Kinder haben wir auch schon Albträume? Und wie? Das ist ja das Verrückte. Die schlimmsten Albträume scheinen wir alle als Kinder zu träumen. Ja, war ich bei einer Schaukel mit dir und den anderen und plötzlich ringelte sich so eine ganz lange Schlange, so eine Kobra, um mich und ich war ganz weit weggelaufen vom Abkohlenplatz. Der war ein bisschen anders gebaut und dann hat sie mich nicht mehr gekriegt. Aber ich hatte ganz schön Angst gehabt. Und dann ging das irgendwie nachts los, dass ich der Ansicht war, dass das Hotel abbrennt. Und bin dann wirklich durch diese Flur von diesem Hotel gerannt, irgendwie, obwohl ich dann, ich habe kein Feuer gesehen oder irgendwie sowas. Das war aber so eine Halbschlaffantasie und in der vollen Überzeugung, das Hotel würde irgendwie abbrennen. So die vielleicht interessanteste oder die einprägsamste Traumgeschichte so aus meiner Kindheit. Es war ganz spät. Ich und Mama waren noch wach und Papa auch. Einer war draußen und hat vergessen, seine Zigarette auszutrampeln. Und dann fing alles Feuer um uns rum, um unser Haus. Und dann sind wir alle rausgerannt, alle unter uns. Und dann hat Mama die Feuerwehr angerufen. Diese klassischen Kindheitsungeheuer, die Monster, die haben natürlich überall gesessen, hinterm Schrank und unterm Sofa. Und mein Stuhl ist dazu mutiert. Und diese Kindermonsterwelt. Die ist mir schon noch sehr präsent und ich habe auch lange gebraucht, um die Monster zu beseitigen. Also ich musste mir dann auch in dem Alter, als ich dann ein bisschen älter war, immer wieder klar machen, es war ein Traum. Wenn ich einen Halbtraum habe, dann ist das so, als wenn ich in meinem Bett aufwache, als wenn es ganz in echt wäre und dass ich dann irgendwie von so einer ganz kalten Hand angefasst werde, von hinten, am Nacken gepackt. Dann erstarre ich irgendwie so und kommt so eine riesige Bulldogge in mein Zimmer irgendwie und die kommt zu mir immer hoch. Da kommt immer so eine Flüsterstimme, ich weiß nicht mehr, was er sagt. Also diese ganzen Kinderungeheuerängste, die haben zum Beispiel auch dazu geführt, dass ich nie auf meinem Kopfkissen geschlafen habe, sondern da lag immer meine Puppe und ich selbst habe mich dann irgendwo so verkrümelt unter der Bettdecke noch, also so, dass mein Kopf auch nur die Nase rausgeguckt hat, damit dann die Monster natürlich meine Puppe mitnehmen und nicht mich. Das war in so einer roten Gegend mit Monstern und so cool, und dann bin ich einmal in so ein Loch reingefallen und dann kam so ein Zug, der hat mich beinahe überfahren, dann bin ich schnell raus und bin ich wieder reingefallen und dann kamen die Züge auf mich zu und irgendwann bin ich dann halt wieder aufgewacht, das ist total krass. Sie sind wieder eingenickt. Es geht weiter, endlich. Sind wir hier nicht schon mal? Der Kirchturm, da kommt mir so bekannt vor. Sie sehen doch überall gleich aus. Die Bilder dieser Träume sind sehr intensiv. Jetzt frag ich mal was Persönliches. Ihr schlimmster Albtraum, wie geht der? Ich habe keine Träume. Kommen Sie, das glauben Sie doch nicht wirklich. Als Analytiker. Das gibt es. Natürlich habe ich vermutlich welche, aber ich merke sie mir nicht. Geht übrigens vielen so. Lessing behauptet, er hätte nie geträumt. Weil Sie vorhin gefragt haben, für uns Frauen gibt es vielleicht etwas, in das ihr Männer euch schwer hineinversetzen könnt. Das sind Schwangerschaftsalbträume. Das ist richtig. Die begegnen mir oft in der Praxis. Leicht aufzulösen und eigentlich nicht sehr rätselhaft, wenn man noch nie Kinder hatte. Ja, aber viele von wunderbarer poetischer Kraft. Ja, und dann war das so, dass nach etwa 4 Monaten Schwangerschaft kam das, was da im Körper war, raus. Das, was da rauskam, war kein Baby, sondern es war nur ein Babyschädel. Also so ein kleiner Totenschädel. Und dann habe ich mich natürlich wahnsinnig erschrocken und habe dann mit meiner Mutter gesprochen. Und die sagte dann, die war irgendwie ganz gelassen und meinte, ja, ja, das ist normal. Das Knochengerüst wächst zuerst und dann wächst halt das ganze Fleisch und so weiter drumherum. Und dann habe ich das also versucht und wollte diesen Schädel dann irgendwie so unten wieder reinschieben. Und als ich das probiert habe, hat er sich tatsächlich auch verformt, sodass das aussah wie so ein Vogelschnabel. Und dann hat es tatsächlich funktioniert, das so mit dieser langen Seite dann zuerst so wieder reinzuschieben in die Gebärmutter. Und dann habe ich darauf gewartet, dass irgendwas Lebendes rauskommt. Ob dieses Groteske und doch seltsam Pointierte etwas ist, das Frauen besonders gut beherrschen? Sie meinen, Frauen sind im Gestalten ihrer Ängste einfallsreicher als Männer? Das ist vielleicht zu viel gesagt. Aber mir fällt auch ein toller Frauentraum aus meiner Praxis ein. Eher ein Mutter- als ein Schwangerschaftsalbtraum. Ich träumte, ich komme eines Morgens in mein Arbeitszimmer und in meinem Arbeitszimmer steht so eine Chaiselongue. Und auf dieser Chaiselongue lag ein Gummibärchen. Und auf einmal habe ich eine ganz zarte, feine Stimme gehört, die Mama, Mama geschrien hat. Und ich wusste, die Stimme kommt von diesem Gummibärchen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Aber irgendwie habe ich mich trotzdem total verpflichtet gefühlt. Ich wusste, dieses Gummibärchen, keine Ahnung, ist jetzt nicht mein Kind, aber sowas in der Art, das war total schräg. Und das Problem war dann, dass ich wusste, dieses Gummibärchen hat Hunger. Ich muss es jetzt füttern, aber das war so klein, das hatte so einen kleinen Mund. Der Mund war ja noch viel kleiner als mein Fingernagel. Und dann habe ich geträumt, ganz realiter, wie ich von meiner Wohnung in die Apotheke gehe, eine Pipette kaufe, nach Hause gehe, diese Pipette mit Milch auffülle und dem Gummibärchen in Milch gebe. Und dann war der Traum auch zu Ende. Man möchte da fast von einer Poesie der Angst sprechen oder einer Dichtung des Unbehagens. Eine große Kollegin von mir, Margarete Mitscherlich, hat mal gesagt, das, was sie am Menschen am meisten bewundert, ist seine Kreativität beim Träumen. Dass wir da alle innovative Dichter sind. Ja, das stimmt. Ich habe mit Leuten gesprochen, die Traumtagebücher geführt haben und die oft selbst erstaunt gewesen sind über die Mannigfaltigkeit ihrer Träume. Dass diese Situationen so vielfältig sind und dass die Begriffe, die vorkommen, so endlos sind. Ich kam überhaupt an kein Ende und ich habe überhaupt keine Regelmäßigkeit finden können. Ich war sehr frustriert darüber, weil es ja einfach auch eine jahrelange Arbeit und Auseinandersetzung war. Und irgendwann habe ich einer Freundin davon erzählt und sie sagte, hör mal, aber das ist doch ein sehr gutes Ergebnis, dass du da an kein Ende gekommen bist. Das ist doch eine unglaubliche Bereicherung und Erfahrung, zu wissen, dass die Träume kein Ende haben. Dass es da diese Tiefe gibt, dass das eigene Unbewusste diese Art von Tiefe hat, dass es ein ganzes Universum ist, das keinen Anfang und kein Ende hat und dass wir uns drin verlieren können, dass wir uns drin verlaufen können. Und das deutet ja wohl darauf hin, dass diese Träume, auch wenn sie schrecklich sind, uns bereichern, oder? Tja, nur was fängt man damit an? Wir haben zwar das Gefühl, dass uns mitunter in den Albträumen verrückte, großartige Geschichten erzählt werden, aber das quält mich immer wieder. Die Analyse ist dann oft sehr nüchtern. Man zerlegt die Poesie in billige Alltäglichkeiten. Ein Analysant hat das mal auf den Punkt gebracht. Vielleicht sind Träume tatsächlich nur Fantasien, die unser Gehirn spinnt, um einfach mit dem, was wir täglich erleben, lesen und worüber wir nachdenken, einfach fertig zu werden. Ja, vielleicht sollten wir wirklich diese Träume nur als Fantasie nehmen, als Fantasy, als naja, gutes Buch, was man gelesen hat und dann vielleicht ein bisschen überzeugender als manche Hollywood-Schinken. Da ging es um eine Sekte und Ziel dieser Sekte war, dass sie sich von sich selbst trennen wollten. Und ich war Beobachter in diesem Traum, ich habe diese Sekte beobachtet. Und zwar haben die das ganz wörtlich genommen, dieses sich von sich selbst trennen und hatten eine Guillotine gebaut, mit der sie das erreichen wollten. Und dann fand also das erste Experiment statt und eine Frau stieg so auf so ein Holzpodest, über dem das Fallbeil angebracht war. Und dann ging das Fallbeil runter und hat super funktioniert. Also die Frau wurde in zwei Hälften geteilt und diese beiden Hälften liefen dann weg. Und alle waren ganz zufrieden. Und was allerdings komisch war, war, dass ich nicht erkennen konnte, ob sie eigentlich längs oder quer geteilt war. Dann kam halt die nächste Testperson und das war eine ganz besonders hübsche junge Frau. Die stieg dann also auch auf dieses Podest hoch, kam das Fallbeil, machte zack. Und dann war alles, was übrig blieb, ein widerlicher Fleischknochenberg. Also die war richtig zermatscht worden, diese Frau. Und ich stand da mit Entsetzen. Wenn man an diese Träumerin nochmal herankäme, man könnte ganze Bücher schreiben, nur über diesen Traum. Lassen Sie's. Lassen Sie ihn in Ruhe. Er ist doch auch so großartig, unanalysiert. Ein Stück Poesie. Vielleicht. Womit wir wieder bei der Frage wären, ist Dichtung und Traum miteinander verwandt? Freud behauptet das und verweist auf die Ähnlichkeit zwischen Symbolen im Märchen und im Traum, die identisch wären. Ich glaube, beides sind nur zwei Seiten einer Medaille. Haben Sie sich übrigens mal mit dem deutschen Volksglauben zum Albtraum beschäftigt? Sogar der ist hochpoetisch. Die Verfasser vom Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens aus den 1930er Jahren haben da eine wunderbare Auffassung gefunden. Die herrschende Vorstellung ist durchaus, dass der Albdruck von einem lebenden Menschen herrühre, der entweder seine Seele, seinen Geist als Alb aussendet oder leibhaftig und dann meist in verwandelter Gestalt als Alb über den Schläfer kommt. Im ersteren Falle schlüpft die Seele dem Albtraumsender in verschiedenen Gestalten des Seelenglaubens aus dem Munde oder als Schmetterling aus seinen Augenbrauen und begibt sich auf die Albfahrt. Bis zu ihrer Rückkehr liegt sein Leib leblos, wie in tiefem Schlaf. Man darf ihn nicht anstoßen oder bewegen, sonst könnte die Seele den Rückweg nicht finden und der Mensch müsste sterben. Sehr tiefsinnig. Das heißt ja, wir bescheren uns unsere Albträume selbst gegenseitig. Ich wusste doch, dass Ihnen das gefällt. Aber da kennen Sie sich besser aus. Wissen denn die Träumer, warum sie träumen? Haben die Autoren Ahnung von dem, was sie da komponiert haben? Ja, wie Sie schon gesagt haben, wir Analytiker geben viel auf den ersten Einfall. Wenn die Träumer anfangen, ihre Tagesgedanken und ihre Kindheitsängste zu visualisieren, gehen sie dabei sehr raffiniert vor, um sich vor sich selbst zu verstecken. Oft in Bilderrätseln oder Tricks wie Darstellungen durch das Gegenteil. Aber in ihren Einfällen während der Analyse steckt oft schon die halbe Wahrheit. Ich meine, dass ich auf jeden Fall irgendwie verborgene Aggression habe, bestimmt, an die ich nicht rankomme, weil das merke ich allein dadurch, dass ich total aggressionsgehemmt bin. Also es kann eigentlich nicht sein, dass ich den nicht habe. Vielleicht habe ich auch was aufgeschnappt im Fernsehen oder so, wer weiß. Vielleicht ist es auch irgendein totes Tier oder irgendein, ich habe auf dem Dorf gelebt und vielleicht ist mir irgendein Tierkadaver untergekommen. So Adern und fragmentarisch, das fiel mir jetzt vielleicht dazu ein, vor dem ich mich sehr geekelt habe. Albträume sind für mich Traumerlebnisse, die aus Situationen kommen, aus denen ich mich nicht mehr befreien kann, aus Situationen, die mich unfrei machen, aus Situationen, die irgendwie mein Leben bedrohen und die dann so weit gehen, dass ich schließlich in Schweiß gebadet wieder aufwache. Was ist eigentlich los mit diesem Zug? Ich bin sicher, wir sind hier schon mal gewesen. Sehen Sie das wieder, diese Bahnhofsuhr ohne Stundenzeiger? Bahnhofsuhr ohne Stundenzeiger? Tatsächlich. Sie glauben, die hätten Sie schon mal gesehen, ein Déjà-vu? Aber Sie haben sie doch auch gesehen. Ich? Vielleicht haben Sie das geträumt. Vielleicht. Vielleicht träume ich ja noch. Schwer möglich. Sie können doch im Traum nicht darüber reflektieren, dass Sie träumen. Oh doch. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die das können. Manchmal weiß ich sogar schon, so abgehärtet bin ich schon, dass ich bald aufwachen werde und es ein Traum ist. Also, dass ich im Traum schon weiß, dass ich träume. Es passiert zumindest, dass man Traumatmosphären dann als doch nicht so ernst nimmt oder dass man glaubt, man entkommt ihnen auch leichter. Ich gehe jetzt einfach darüber und dann bin ich raus aus dem Bild oder solche, ja, Klartraum-Momente. Ganz selten passiert das schon. Ich habe dann eben auch oft das Gefühl, ich muss hier raus. Das ist vielleicht ein Traum oder das ist eine so furchtbare Situation, ich will aus ihr raus. Und manchmal habe ich sogar das Gefühl, ich versuche dann aufzuwachen aus diesem Traum heraus. Naja, wenn Sie denken, dass Sie das hier alles nur träumen, dann versuchen Sie doch aufzuwachen. Ich kann nicht. Na los. Ich kann nicht. Er erscheint als hässliches, buckliges, graues oder rotes Männlein mit dickem Kopf und unheimlichen Glotzaugen, ohne Rücken, als Soldat, als hässliches Wesen mit großem Kopf, ohne Arme und Beine, wie ein paar lange, schwere Brüste, wie ein Fass, ein Sieb, weich anzufühlen und ohne Knochen, mit ekelhafter Feuchtigkeit. Er fällt wie ein Sack vom Bett auf den Boden. Man hört ihn kommen, wie wenn einer einen nassen Sack über den Boden schleift. Er latscht, als wenn einer auf Filzschuhen ginge, mit tapsenden, schwerfälligen Schritten. Man findet ihn aber auch als Strohhalm, Kornähre, Apfel. Machen Sie sich keine Sorgen. Wir kommen schon an in Erfurt. Und wenn wir nie ankommen? Wir immer so weiter vor uns hinfahren? Kennen Sie Mark Twains Große Finsternis? Da unterhält sich der Held im Traum auf einem Schiff mit dem Albdämon. Und die Folge ist, dass er nie wieder zurückkehrt. Seine Albträume werden real und seine Realität zu fernen Träumen. Träumen Sie manchmal davon, nicht im Zug zu sitzen, sondern als Anthropologin Träume zu sammeln? Sehr witzig. Sie haben einen merkwürdigen Sinn für Humor. Danke. Entschuldigen Sie mich kurz. Ich bin gleich wieder da. Und werden Sie nur nicht ungeduldig. Wir haben ja noch einen langen Weg vor uns. Ja, es war gerade das Problem, dass ich in diesen Träumen auf den Zugreisen niemals irgendwo ankam. Also ich war wirklich dauernd unterwegs. Also das Thema war ja eigentlich das Nicht-Ankommen oder das Unterwegssein und damit irgendwie in einem unsteten und also vom Gefühl her eben nicht wirklich annehmbaren Zustand. Es ist ein absolutes Verlassensein, weil man sieht sich alleine und sich gegenüber sieht man alle Zugverbindungen dieser Welt und alle sind auch gegen einen. Aber da waren meine Augen noch offen. Manchmal sieht man ja auch im Dunkeln sowas, so eine Figuren von Hexen oder so. Das sehe ich manchmal. Das Blut ist toll und gärt und schäumt, weil ich den bösen Traum geträumt. Es kam der finstere Sohn der Nacht und hat mich keuchend fortgebracht. Heinrich Heine. Und da kam immer so ein Geräusch. Friede, Friede, Friede. Sie hörten? Der Alp steckt seine Zunge den Leuten ins Maul. Auf den Spuren des Albtraums. Von Matthias Käther und Theresa Schomburg. Es sprachen Bettina Kurt, Barbara Schnitzler, Guntram Bratja und Peter Kämpfe. Ton Andreas Narr, Regie Katrin Moll, Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2009.